Nächten ganz still und rede, ich will auf dich hören. Ich möchte gern dein Wort erfüllen, entfern, was dich an mir noch stört. Mache mich ganz still und hilf zu sagen, Herr, ich will. Sanft ist deine Stimme, nicht brausend wie das wilde Meer. Nein, leise ich nur sie vernehm, nicht mit natürlichem Gehör. Sanft ist deine Stimme, nur mit dem Herz ich sie vernehm. Dein Geist wohnt in mir, der mich in alle Wahrheit lenkt. Durch ihn kann reden ich mit dir, mit Gnade hast du mich beschenkt. Dein Geist wohnt in mir, o Herr, ich danke dir dafür. Herr, schenk Ruhe mir, dass ich in dieser lauten Zeit gern die Gemeinschaft such mit dir, im stillen Kämmerlein zu zweit. Herr, mach mich ganz still und rede, weil ich hören will.